بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Gute an Allah, den Herrn der Welten. Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, der ist auf dem richtigen Weg. Und dann gibt es niemanden, der ihn wieder in die Irre leiten könnte. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala vom Weg abirren lässt, der ist fürwahr abgeirrt. Und für den gibt es niemanden, der ihn außer Allah zum rechten Weg wieder leiten könnte. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns stets recht leitet und dass er uns nach der Rechtleitung auf ihr festigt, sodass wir als rechtgeleitete Menschen Allah subhanahu wa ta'ala gegenüberstehen und sterben, während er mit uns subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Liebe Geschwister, wir machen heute inshallah an der Stelle weiter, wo wir vor einigen Monaten begonnen haben oder geendet haben. Und zwar ging es um den Iman an Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben uns über verschiedene Wege unterhalten, wie man zum Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala kommen kann. Und es gibt verschiedene Arten, wie man zum Glauben an Allah kommt. Der Glaube ist natürlich eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen von Geburt an mitgegeben hat, die sogenannte Fitra. Und deswegen, die meisten Gelehrten haben die Fitra als den Islam ausgelegt, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Jeder Mensch wird gemäß der Fitra geboren, und seine Eltern machen dann daraus aus ihm einen Feueranbeter, Juden oder Christen. Und insofern kann es sein, dass der Mensch vom richtigen Weg durch die äußerlichen Faktoren abkommt. Und es gibt verschiedenartige Wege, wieder zu diesem Weg der Fitra zurückzukehren. Und über zwei möchten wir uns im Folgenden unterhalten. Einmal geht es um die Rechtleitung gemäß dem Verstand. Das heißt also, durch Nachdenken, durch Überlegen, durch Nachsinnen kann der Mensch zum Glauben an Allah Azza wa Jal kommen. Und diese Angelegenheit ist sehr wichtig, weil auch wenn du selbst an Allah glaubst, so gibt es andere Menschen, die diesen Glauben nicht genießen können, weil zwischen ihnen und der Wahrheit etwas ist, was sie davon abhält. Und es gilt jetzt, der Einfluss zum Beispiel, man hat etwas falsch gelernt, man ist beeinflusst worden von Leuten, die in seinem eigenen Umfeld sind, man ist falsch erzogen worden, man hat was in der Schule falsch beigebracht bekommen, wie auch immer. Und all dies sind Einflussfaktoren, die den Menschen vom richtigen Weg abbringen. Und dieser logische Denkansatz, über den haben wir uns schon zum Teil unterhalten, und wir haben bereits gesprochen über die folgenden vier verschiedene Arten der logischen Rechtleitung. Das heißt, vier verschiedene Arten, wie man durch logisches Nachdenken zum Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala kommen kann. Gemeint ist natürlich der Glaube in erster Linie an seine Existenz und Glaube an manche seiner Eigenschaften. Denn den Glauben an seinen Namen, darauf kann man nicht mit logischem Nachdenken kommen. Es geht nicht. Und auch gibt es viele Eigenschaften, auf die man nicht durch logisches Nachdenken kommen kann. Man kann durch logisches Nachdenken darauf kommen, dass er subhanahu wa ta'ala erschafft. Aber man kann nicht von logischem Nachdenken darauf kommen, dass einer seiner Namen der Erschaffer ist. Besser gesagt, natürlich auf Arabisch, Al-Khaliq. Weil das ist das, wie er sich subhanahu wa ta'ala im Koran beschrieben hat. Die erste Art der logischen Rechtleitung, also das heißt die Rechtleitung gemäß dem Verstand, ist, haben wir genannt, auf Arabisch Qanun al-Illa, das heißt das Ursache-Wirkung-Prinzip. Darüber haben wir uns bereits unterhalten. Die zweite Art war Qanun al-Wujub. Hiermit ist gemeint das Gesetz, durch das man logisch nachvollziehen kann, dass es Allah Azza wa Jal geben muss. Warum? Weil wir haben darüber lange gesprochen, oder relativ lang gesprochen, und haben gesagt, eine Sache existiert entweder, weil sie dringend existieren muss, es gibt also, es ist unvorstellbar, dass sie nicht existiert, oder es ist unvorstellbar, dass sie existiert, oder es könnte sein, dass sie existiert und es könnte sein, dass sie nicht existiert. Das waren die drei logischen Fälle. Es gibt keinen vierten logischen Fall. Und diese, und da haben wir auch dann erklärt an diesen drei Fällen, dass Allah Azza wa Jal geben muss. Dann haben wir die dritte Art der Rechtleitung gemäß dem Verstand, Qanun al-Huduth. Das in diesem Gesetz, Qanun auf Arabisch heißt immer Gesetz, dieses Gesetz besagt, dass es Dinge im Laufe der Geschichte erst irgendwann mal angefangen hat zu geben. Es gibt Dinge, die hat es vorher nicht gegeben und irgendwann mal im Laufe der Weltgeschichte haben sie plötzlich angefangen zu existieren. Eines der einfachsten Beispiele ist der Mensch. Der Mensch, auch von nicht-muslimischen Wissenschaftlern, wird geschätzt auf eine bestimmte Anzahl von Jahren, wie lange es ihn schon geben sollte. Auch was viele Tierarten angeht, die ganzen Untersuchungen der geologischen Erdschichten, sie ergeben genau das Gleiche. Die Geologen sagen dir, wir haben durch Erforschung, durch Ausgrabungen gefunden, dass der Fisch so und so erst ab dem Jahr so und so viel existiert hat. Warum? Weil man, je tiefer man geht in die Steinschichten, in die Erdschichten nach unten, desto älter, desto länger gibt es das, was man versteinert vorfindet. Und sie finden zum Beispiel einen bestimmten Fisch versteinert vor einer bestimmten Schicht, die meinetwegen 10.000 Jahre alt. Dann gehen sie ein bisschen weiter, finden sie ihn immer noch. Und dann gehen sie ein bisschen weiter, finden sie ihn nicht mehr. Und dann sagen sie, okay, das heißt, dieser Fisch ist so und so viele Jahre alt. Ihre Erklärung dafür ist natürlich die Sache mit der Evolution, die wir auch darüber uns lange unterhalten haben. Aber diese Erklärung ist natürlich nicht ausreichend für dieses Phänomen, weil dann würde man ja Zwischenformen gefunden haben. Und dann irgendwann mal ist es nicht mehr da. Aber der Fisch ist plötzlich nicht mehr da. Okay? Und deswegen, das ist Qanun al-Huduth. Das heißt also, irgendwann mal hat es das, was wir heute haben, nicht gegeben. Und irgendwann mal hat es angefangen zu existieren. Also muss es einen Grund gegeben haben, warum es plötzlich da war. Weil jeder vernünftige Mensch stimmt darüber ein, dass er sagt, von nichts kommt nichts. Arabisch sagt man, das heißt, wenn jemand nichts hat, kann auch nichts geben. Okay? Das ist die dritte. Und die vierte Regel oder das vierte Gesetz, das wir besprochen hatten, war Qanun al-Nizam. Das heißt, das Gesetz der Ordnung. Und wir haben gesagt, dass alles, was es in diesem Leben gibt, wenn man es betrachtet, sieht man eine vollkommene, perfekte Ordnung, egal ob du es in großen Dimensionen betrachtest, wie meinetwegen die Sonnensysteme und wie sie sich bewegen, oder ob du zu den kleinsten Teilen gehst, die wir kennen, die Atome und die Elektronen außenrum. Alles hat seine Ordnung und alles hat seine Regeln, und diese Regeln sind ein Beweis dafür, dass jemand sie aufgestellt hat. Okay? Weil eine Regel ist etwas Ordentliches. Und wenn es niemanden gibt, der eine Regel gemacht hat, wenn es keine Ordnung gibt, dann gibt es Chaos. Und deswegen gibt es ja zwar die Theorie heutzutage von dem Urknall, Big Bang nennen sie das, ja. Aber auch diese Theorie, sie ist nicht ausreichend, um das ganze Phänomen zu beschreiben. Weil was ist nach diesem Knall passiert? Du kannst Du kannst ja mal etwas nehmen und in die Luft sprengen lassen, wie zum Beispiel diese Feuerwerkskörper, die manche Leute nehmen. Also das soll jetzt kein Aufruf sein, das zu machen, in dem Sinn, dass man feiert, aber gemeint ist, diese Feuerwerkskörper, wenn man sie zündet, dann die ganzen Fetzen springen in alle Richtungen. So, und wie soll jetzt daraus eine Ordnung entstehen, wenn da keiner ist, der eine Ordnung macht? Das ist eine ganz einfach nachvollziehbare Sache, aber man kommt erst drauf, wenn man natürlich seinen Verstand benutzt oder wenn jemand es einem mitteilt. Dann gibt es noch eine weitere logische Art der Rechtleitung, und zwar das, über die wir uns jetzt unterhalten möchten. Wir nennen das auf Arabisch Qanun al-Inaya. Das sind aber keine, nicht dass man jetzt denkt, dass das hier Fachbegriffe sind, irgendwie aus dem Koran, was das finden. Nein, das sind einfach nur Begriffe, die kann man sich merken. Ist schön, wenn man sich nicht merkt, ist auch nicht schlimm. Ja? Wichtig ist das Prinzip, was dahinter steckt. Und zwar, Qanun al-Inaya bedeutet das Gesetz der Fürsorge. Das bedeutet, liebe Geschwister, wenn du dir bewusst machst, was Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat, dann siehst du letztendlich, dass alles seinen Sinn hat und alles für einen bestimmten Zweck gemacht worden ist. Allah azza wa jalla sagte: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Wir haben die Himmel und Erde und was dazwischen ist, nicht erschaffen zum Spiel. Das heißt, wir haben das nicht sinnlos erschaffen, zum Zeitvertreib erschaffen. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Beides haben wir nur in Wahrheit erschaffen, aber die meisten von ihnen wissen nicht Bescheid. Surah Ad-Dukhan, Vers 38 und 39. Und deswegen gehört zur Aqidah von Ahlus Sunnah und Jama'ah, und das ist auch die Aqidah der, also das, was ich jetzt sagen werde, ist die Aqidah nicht unter Ahlus Sunnah und Jama'ah, sondern der, einer zahlreichen von Gruppen, die den Islam zugeschrieben werden, dass die Taten Allah subhanahu wa ta'ala alle weise sind. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allweise. Und wir glauben auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala, egal was er bestimmt hat, es gibt dahinter einen Sinn. Egal was er bestimmt hat, es gibt dahinter einen Sinn. Dieser Sinn, es kann sein, auf Arabisch Illa, es kann sein, dass dieser Sinn, manche Menschen kennen ihn, und es kann sein, manche kennen ihn nicht. Einfaches Beispiel: Allah subhanahu wa ta'ala hat Az-Zina verboten. Warum ist Az-Zina verboten? Was ist der Sinn dahinter? Der Sinn dahinter ist zweifellos, weil dadurch nicht mehr klar ist, wer von wem abstammt. Und eines der Ziele der Scharia ist es, dass klar ist, wer von wem abstammt, weil dadurch nämlich die Würde bewahrt wird. Das heißt, das ist das letztendlich große Ziel dahinter. Das heißt natürlich nicht, dass wenn dieses Ziel verfehlt ist, dass die Sache nicht erlaubt. Ein anderes Beispiel: Alkohol. Das Ziel hinter dem Verbot von Alkohol ist der Schutz oder die Bewahrung des Verstandes des Menschen, Al-Aql. Das heißt aber nicht, dass wenn jemand wenig trinkt, dass es deswegen erlaubt ist, weil er würde deswegen noch nicht seinen Verstand verlieren. Okay? Das heißt, ein hat mit dem anderen nicht direkt was zu tun. Und das ist die Aqidah Ahlus Sunnah im Gegensatz zu mancher Gruppen, wie zum Beispiel Al-Asha'ira. Die Asha'ira, sie glauben, dass es eben, dass die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala unbegründet sind. Ja? Und das ist eine Sache, in der sie, wie gesagt, vielen Gruppen widersprochen haben, aber das ist ein anderes Thema. Insofern glauben wir, dass wenn Allah der Allweise ist, Al-Hakim ist, dass egal was er tut, subhanahu wa ta'ala, und egal was er erschaffen hat, und egal was er an Gesetzen erlässt, bestimmt, dahinter steckt ein Sinn und hohe Weisheit. Es kann sein, du weißt sie, es kann aber auch sein, dass du sie nicht kennst. طيب. Wollen wir das ein bisschen verinnerlichen? Schauen wir uns den Himmel an. Im Himmel, liebe Geschwister, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Sterne erschaffen. Die Sterne sind nicht weniger da, als dass man dadurch den Weg kennt in der Nacht. Und gerade damals durch die Wüste oder anders, auch heutzutage auf dem Schiff, dadurch findet man den Weg. Durch die Sterne kann man berechnen die Zeit. Durch die Sonne schickt uns Allah subhanahu wa ta'ala, schickt uns Allah subhanahu wa ta'ala den Tag. Das heißt, es gibt das Licht. Durch den Mond berechnen wir die Monate und wissen wir, wann Ramadan ist und wissen wir, wann Hajj ist. Und durch die Wolken spendet Allah subhanahu wa ta'ala uns Schatten und er sendet uns den Regen runter. Und all diese Zeichen, die ich aufgelistet habe, und sie sind natürlich für uns unzählig, können die nicht aufzählen, erkennen wir die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala und seine Weisheit. Auf der Erde genauso. Alles, was er erschaffen hat, hat er letztendlich erschaffen für den Menschen. Deswegen sagt er subhanahu wa ta'ala, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهَا. Er hat euch das, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht. Alles kommt von ihm. Alles ist für uns dienstbar gemacht. Auf der Erde findest du die Meere, auf denen die Schiffe fahren können und aus denen wir Perlen hervorholen und aus denen wir Fische angeln und weiß nicht was. Die Flüsse, die Rohstoffe, die Berge, die Täler und was es alles gibt an Pflanzen und an Tieren, alles wie gesagt Dinge, die nur Allah subhanahu wa ta'ala aufzählen kann. Insofern erkennen wir, dass der Herr subhanahu wa ta'ala nicht den Menschen einfach nur so erschaffen hat, sondern gleichzeitig hat er sich um ihn gekümmert. Denn es gibt manche Menschen, sie glauben, dass Allah azza wa jall alles erschaffen hat, aber sie sagen, das war's, Allah hat alles erschaffen und dann die Welt im Stich gelassen. Und das ist falsch. Alles, was wir sehen um uns herum, spricht dagegen. Alles spricht nämlich dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich stets um den Menschen kümmert. Und das zeigt sich natürlich in dem, was ich bereits erwähnt habe, aber auch natürlich deutlich in der Entsendung der Gesandten Allahs subhanahu wa ta'ala, über die wir uns jetzt im folgenden Abschnitt unterhalten möchten. Das war also Al-Hidayah Al-Aqliya, das heißt also diejenige Art der Rechtleitung, auf die man durch den Verstand kommt. Und jetzt kommen wir zur zweiten oder zur nächsten Art. Zweite Art ist die Al-Hidayah Diniya, das heißt also die religiöse Rechtleitung. Noch bevor wir uns über die religiöse Rechtleitung unterhalten, das heißt die religiöse Art, durch die man zum Iman an Allah subhanahu wa ta'ala kommen kann. Dafür brauchen wir ein paar Grundregeln, nämlich zwei an der Zahl mindestens, damit wir inshallah den richtigen Faden immer behalten. Und zwar erstens einmal, es gibt niemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala so gut beschreiben kann und der ihn so gut uns vorstellen kann, wie er selbst subhanahu wa ta'ala. Das ist eine grundlegende Aussage, über die sich keine zwei gläubigen Menschen uneinig sind. Es gibt niemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala so gut beschreiben kann und so genau beschreiben kann und so ausführlich beschreiben kann und so ausreichend, dass es für uns gut ist und ausreichend ist und noch mehr als außer Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand sonst. Die zweite grundlegende Aussage, wenn wir uns über die, Recht, über die religiöse Rechtleitung unterhalten, wenn es um Allah subhanahu wa ta'ala geht, ist, dass die Quelle, um über Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu erfahren, es sind genau zwei Quellen. Es gibt keine dritte Quelle. Unmöglich. Die erste Quelle der religiösen Rechtleitung in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir ihn kennenlernen, ist der Quran al-Karim. Und die zweite ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie Allah azza wa jalla das macht, durch diese zwei Quellen, ist klar. Einmal im Quran al-Karim, mit dem er sich selbst beschreibt. Und wir alle kennen die gewaltigste Ayah im Quran al-Karim, das ist Ayat al-Kursi, Surah al-Baqarah, Ayah 255, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, und so weiter. Und indem er subhanahu wa ta'ala seinen Propheten alayhi salatu wassalam eingibt, denn es gibt Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal, die nicht im Quran al-Karim stehen, aber die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat. Eines der einfachsten Sachen ist, im Quran al-Karim kommt der Name Rabb nur relativ vor. Das heißt, nur im Zusammenhang mit einem weiteren Wort. Das heißt also, entweder unser Herr, bringt uns bei, dass wir Dua machen, oder er ist der Herr, der Rabb, der Himmel und der Erde, oder er ist der Herr von Musa und so weiter und so fort. Aber mit dem Artikel, das heißt Ar-Rabb, das kommt im Koran al-Karim gar nicht vor. Aber sehr wohl in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem berühmten Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Al-Miswaku Matharatun lil-Fam Mardatun lil-Rabb. Das heißt also, das Verwenden der Baumbürste, As-Siwak oder Al-Miswak, ist eine Reinigung für den Mund und eine Zufriedenstellung des Herrn von Ar-Rabb, wortwörtlich. Insofern, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam fügt wertvolle Namen und Eigenschaften Allahs azza wa jal hinzu. Allah subhanahu wa ta'ala gibt sich oder stellt sich uns entweder vor durch sein Buch oder eines seiner Bücher oder durch die Entsendung der Gesandten, die entweder diese Bücher verkünden oder die uns etwas mitteilen von dem, was Allah ihnen eingegeben hat, was nicht Teil der Bücher ist. Auf unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bezogen, die Sunna. Denn die Sunna ist eine Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Drittens, durch die Unterstützung seiner Gesandten anhand von Wundern. Das heißt anhand von Mu'jizah. Mu'jizah auf Arabisch bedeutet Wunder. Das heißt also, Dinge sind geschehen, die entgegen den normalen Gesetzen sind. Und diese Dinge, niemand kann die Gesetze, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzt hat, brechen. Kein Mensch. Deswegen kann es nur derjenige machen, der dazu die Fähigkeit hat, subhanahu wa ta'ala. Im Quran al-Karim natürlich, es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass er, subhanahu wa ta'ala, sich den Menschen offenbart hat und immer wieder sich den Menschen vorgestellt hat und die Menschen recht geleitet hat, indem er manche von ihnen selbst ernannt hat zu sogenannten Nabi, zu sogenannten, auf Deutsch sagt man Prophet, ja, die wiederum die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala verkünden. Zu diesen Propheten ist natürlich der erste von ihnen allen, Adam alayhi salatu wassalam, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, O Adam, uskun anta wa zawjuka al-Jannah, das heißt, behause du und deine Gattin den Paradiesgarten, und so weiter und so fort. Und Allah azza wa jalla hat also zu Adam gesprochen sowohl bevor er auf der Erde war, als auch nachdem er auf der Erde war. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam wurde gefragt, ist Adam ein Prophet? Und er sagte, na'am, nabiyun mukallam. Das heißt also, ja, er ist ein Prophet, sogar jemand, mit dem Allah direkt gesprochen hat. Ein weiterer Prophet ist der erste Gesandte Allahs überhaupt zu den Menschen. Das heißt, der erste Mensch, der gesandt worden ist, um Menschen, die vom Islam abgefallen sind, wieder zum Islam zurückzuholen. Der erste Rasul. Und das ist Nuh, alayhi salatu wasalam, auf Deutsch Noah. Allah sagte im Koran al-Karim, وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. Und Noah wurde eingegeben, Wahi, dass niemand von deinem Volk mehr glauben wird, außer denjenigen, die bereits geglaubt haben. Das war natürlich kurz bevor die Sintflut kam. Ebenso lesen wir im Koran al-Karim, dass Allah Azza wa Jal sich Ibrahim offenbart hat, Abraham alayhi salatu wassalam. Allah sagt zu Ibrahim, Inni ja'iluka linnasi imama. Ich werde dich zu einem Vorbild für die Menschheit machen. Und viele andere Ayat. Und Musa alayhi salatu wassalam, Allah sagte zu ihm, Ja Musa, inni ana rabbuka fakhla'n alayka innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa. O Moses, ich bin dein Herr. So ziehe deine Schuhe aus, denn du befindest dich im heiligen Tal Tuwa. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. Und ich habe dich auserwählt, so höre dem zu, was offenbart wird. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Wahrlich, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mir, so diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Und so lesen wir im Koran über Dawud alayhi salatu wassalam. Allah sagte, Ja Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum baynan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. O Dawud, wir haben dich zu einem Nachfolger auf der Erde gemacht, so richte unter den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht der Neigung, dann wird sie dich nämlich vom rechten Weg, vom Weg Allahs abbringen. Und Allah hat sich Ayyub, Hiob alayhi salatu wassalam, offenbart. Denn Ayyub alayhi salatu wassalam wurde einer ganz schweren körperlichen Krankheit, wurde durch eine schwere Krankheit geprüft, alayhi salatu wassalam, sodass, wie es im Tafsir Ibn Kathir heißt, rahimahullah ta'ala, es gab keine Stelle an seinem Körper, an der er nicht geprüft worden ist durch eine Krankheit, alayhi salatu wassalam. Und der Tafsir-Gelehrte, rahimahullah ta'ala, erwähnte weiterhin, dass er 18 Jahre lang krank war. 18 Jahre lang krank war. Und das ist ein Auserwählter Allahs, azza wa jal, wieder ein Beispiel dafür, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden liebt, dann prüft er ihn. Und seine Frau, sie arbeitete, während er krank war, um den Unterhalt für sich und für ihre Familie zu erwerben. Und als dann die für Ayyub alayhi salatu wassalam vorgeschriebene Frist ablief, hat er zu Allah subhanahu wa ta'ala gebeten und gesagt, mein Herr, mich hat Mühsal und Pein, mich hat der Satan mit Mühsal und Pein getroffen. Das heißt, sinngemäß, O Herr, nimm diese Mühsal und den Pein wieder von mir weg. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Urkult birijlik, hada mughtasalun baridun wa sharab, tritt kräftig mit deinem Fuß auf, das ist kühles Wasser zum Waschen und zum Trinken. Und so trat er mit seinem Fuß kräftig auf den Boden, und es kam eine Wasserquelle hervor, durch die er durch sein Trinken, dadurch, dass er davon sich gewaschen hat und dadurch, dass er davon getrunken hat, wurde er wieder gesund, alayhi salatu wassalam. Und Allah Azza wa Jalla hat sich Zacharias offenbart. Er sagte, Ja Zacharia, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. O Zacharias, Wir verkünden dir die frohe Botschaft eines Jungen, dessen Namen Yahya sein wird, wie er zuvor noch niemandem einen Namen gleich des Seinen gegeben hat. Nach einer Übersetzung heißt es also, dass Yahya a.s. sein Name ist einmalig gewesen. Zum ersten Mal ist er überhaupt aufgetaucht zu diesem. Das heißt, es gab vorher keinen Menschen, der Yahya hieß. Und in einem anderen, das ist wie Al-Jalalin, Tafsir Jalalin findet man das. Und auch im Tafsir von Ibn Kathir, er sagt, mit Samiyya sind die Kennzeichen und Eigenschaften gemeint. Dementsprechend würde man die Ayah wie folgt übersetzen: O Zacharias, wir verkünden dir die frohe Botschaft von einem Jungen, dessen Name Yahya sein wird. Wir haben noch niemals jemandem vor ihm Kennzeichen wie die Seinigen gegeben. Das heißt, er war ein einmaliger Mensch in seiner Hinsicht. Und wir lesen auch im Koran über Isa, Jesus, dem Sohn der Maria, Friede sei auf ihm, wie Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm gesprochen hat. Und Allah sagte, Ya Isa ibn Maryam adhkur, Ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati alayka wa ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhi al-Qudus. O Jesus, Sohn der Maria, gedenke meiner Gunst an dir und an deine Mutter, als ich dich mit dem Heiligen Geist unterstützte. Und wir lesen über Muhammad sallallahu alaihi wasallam viele Verse, Quran Karim, unter anderem, O Gesandter, verkünde, was dir von deinem Herrn offenbart worden ist. Wenn du es nicht tust, dann hast du die Botschaft nicht überwacht. Und wir lesen über Hud alaihi salatu wasalam und Salih. Der Hud alaihi salam wurde zum Volk Ad entsandt und Salih zum Volk Thamud. Allah sagte, wa ila Adin akhahum Huda. Und zum Volk Ad, ihr Bruder Hud. Und Allah sagte, wa ila Thamud akhahum Saliha. Und zum Volk Thamud, ihr Bruder Salih. Und wir lesen über Lot, über Shu'aib, über Moses alayhim salatu wassalam. Allah sagte, wa inna Lutan lamina al-mursalin. Und wahrlich, Lot war wirklich einer der Gesandten. Und Allah sagte, وَإِلَى مَدْيَنْ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. Und zum Volk Medien kam ihr Bruder, oder wurde ihr Bruder Shu'aib entsandt. Und Allah sagte, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Und wir haben wahrlich Moses mit unseren Zeichen und einer deutlichen Macht entsandt. Und so sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns zahlreiche Beispiele im Koran al-Karim erwähnt hat, wie er sich um die Menschen gekümmert hat und wie er immer wieder die Botschaft an die Menschen gebracht hat, indem er Menschen auserwählt hat, zu Propheten ernannt hat, zu Gesandten ernannt hat, die diese Botschaft auf ehrliche Weise verkündet haben. Nun, es gibt noch viel mehr Gesandte als die, die im Koran al-Karim erwähnt worden sind, aber Allah Azza wa Jal hat uns die besten dieser Geschichten erzählt, denn er sagte, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ. Wir erzählen dir die besten Geschichten, in denen wir dir diesen Koran eingeben. Allah hat sich also nicht nur offenbart durch die Offenbarung gegenüber bestimmten Propheten, aber auch durch die Bücher, sondern auch durch die Bücher. Wir wissen von den Büchern Abrahams, den Schriftblättern Abrahams, wie Allah im Koran al-Karim sagt in Surat al-A'la, إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Das steht wahrlich bereits in den ersten Schriftblättern, in den Schriftblättern von Abraham und Moses. Und wir wissen über die Tora, die Allah Moses eingegeben hat, und über die Psalmen, also Zabur, die Allah Dawud gegeben hat, David, und über das Evangelium, das Allah Jesus gegeben hat, und über den Koran oder auch Al-Furqan, den Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. Diese Bücher, Allah hat sie durch Wahi eingegeben. Und Wahi ist das Wort, was wir im Deutschen mit Offenbarung übersetzen. Und unter Wahi versteht man, liebe Geschwister, eine schnelle und insgeheime Art der Mitteilung. Schnell, weil in Wirklichkeit das in kurzen, wenigen Augenblicken geschieht und insgeheim, weil kein Mensch weiß, wie das funktioniert. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns lediglich beschrieben, was er dabei gefühlt hat, alaihi salatu wasallam. Diese Bücher, die Allah entsandt hat, auf seine Gesandten, darin befinden sich seine Anordnungen, seine Verbote, seine Mitteilungen, seine Versprechungen, seine Androhungen, seine Gesetze. Und wenn auch diese Bücher oder viele dieser Bücher nicht mehr in dem ursprünglichen Zustand sind, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie seinen Propheten offenbart hat, so ist der Koran al-Karim noch genau in dem gleichen Zustand, wie Allah azza wa jall ihn offenbart hat. Nicht einmal ein einziger Buchstabe ist davon ausradiert worden. Kein einziger Buchstabe wurde hinzugefügt. Und das ist einer der stärksten Beweise für die Wahrhaftigkeit seiner Botschaft, weil das ein Wunder ist. Und übrigens ein weiteres Wunder gibt es, dass wir alle Menschen gerade empfinden, wenn wir darüber nachdenken oder auch uns bewusst machen können, eine Mu'jiza, die dauerhaft ist bis an den heutigen Tag, durch den Koran al-Karim. Und das ist das Wunder der arabischen Sprache. Weil es gibt keine Sprache der Welt, die, wenn du sie jetzt sprichst und 500 Jahre zurückgehst, durch die du die Leute noch verstehen kannst oder durch die du dich noch mit den Leuten unterhalten könntest, geht nicht. Die Sprachen verändern sich. Sogar im Deutschen, man merkt das. In jeder Sprache merkt man, dass die älteren Leute sprechen eine bestimmte Sprache, ein bestimmtes Vokabular. Und dann in den jüngeren Generationen gibt es neue Worte, die in die Sprache aufgenommen werden, die Älteren nicht mehr verstehen. Und das wird zum normalen Vokabular und genauso wird es mit der Generation danach sein, so weiter und so fort. Aber die arabische Sprache, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie durch den Koran bewahrt. Und wenn jemand heutzutage den Koran versteht und das koranische Arabisch, also das Hocharabische, sprechen kann, und er würde durch eine Zeitmaschine zurückgehen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er würde den Propheten sallallahu alaihi wasallam verstehen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam würde ihn ebenfalls verstehen. Und das nicht nur auf Basis des Vokabulars, ja, sondern oder Satzstellung oder sowas, sondern sogar in Bezug auf die Aussprache. Denn der Koran al-Karim, wie wir wissen, ist uns ja von einem zum anderen Menschen mündlich und schriftlich überliefert worden. Und das Mündliche, das Besondere an der mündlichen Überlieferung ist ja gerade, dass genau die Aussprache der einzelnen Buchstaben bewahrt worden ist. Der Koran an sich ist ein Wunder und ein Beweis für die Prophetenschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil ein Mensch, der nicht schreiben kann und nicht lesen kann und niemals bei einem Lehrer saß und von ihm gelernt hat, solch bringt ein Buch hervor, das von solch einer Sprache ist, von solch einer Rhetorik ist und gleichzeitig Informationen beinhaltet über den Menschen, über die Zeit vor seiner Existenz auf dieser Erde und über die Zeit nach seiner Existenz im Paradies und der Hölle und über Gesetze, die vollkommen weise sind und über Informationen enthält, über wissenschaftliche Tatsachen, die er niemals hätte wissen können, sallallahu alaihi wasallam. All dies, liebe Geschwister, ist ein deutliches Beispiel dafür, dass dieser Koran al-Karim ein Wunder ist und eine Offenbarung ist vom Herrn der Welten. Wer soll dieser sonst gewesen sein, der ihm dieses Buch gegeben hat? Wenn es Informationen beinhaltet über das Leben vor diesem Leben und das Leben nach dem Tod. Wie soll er diese Informationen hergehabt haben? Wenn er uns etwas mitteilt über wissenschaftliche Informationen, die Menschen erst 1400 Jahre später entdeckt haben. Wie soll er das gewusst haben, sallallahu alaihi wasallam? Deswegen hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man antwortet ehrlich und ergibt sich der Tatsache, wie viele Menschen das gemacht haben. Die sagen, das Buch kommt von Allah. Oder man ist sich unehrlich gegenüber und leugnet. Es gibt sogar Menschen, die zugeben, dass dieses Buch von Allah ist und trotzdem ablehnen, daran zu glauben. Wie dem auch sei, das nächste, wodurch Allah subhanahu wa ta'ala uns sozusagen religiös recht leitet, sind die Wunder. Denn die Wunder, wie wir gesagt haben, brechen die Gesetze, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Das, was man heutzutage nennt als Naturgesetze. Und die Natur ist eine Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist inshallah keine schlimme Sache, wenn man sagt Naturgesetze. Die Gesetze, die in dieser Schöpfung existieren. Allah subhanahu wa ta'ala. Und so ist es gemeint. Wenn ein Wunder kommt, dann wird dieses Gesetz gebrochen. Und dafür haben wir viele Beispiele. Manche Menschen sagen, was nutzen uns diese Wunder heutzutage noch? Sie sagen, wir kennen viele Wunder von den Propheten vor uns. Und wir wissen auch, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam viele Wunder gehabt hat. Aber diese Wunder, die können wir nicht mehr mit eigenen Augen sehen. Was nutzen sie uns noch dann, um die Menschen sozusagen davon zu überzeugen, dass diese Menschen Propheten waren, wahre Gottesmänner waren? Und sie sagen deswegen, das einzige Wunder, die Mu'jiza, die übrig geblieben ist, der Koran al-Karim. Und die Prophezeiungen natürlich des Propheten sallallahu alaihi wasallam über Sachen, die nach seinem Tod geschehen werden. Aber das ist auch nicht ganz korrekt. Denn, liebe Geschwister, wenn sich ein Ereignis ereignet, egal was es ist, ich meine, egal welches es war, aber es ist ein Wunder. Egal welches Wunder es war. Denn diese Wunder, die sind dafür da, um die Menschen, die da zuschauen, zu überzeugen, dass dieses Wunder von Allah kommt. Und dass derjenige, für den dieses Wunder gemacht worden ist, ein Auserwählter Allahs ist. Wie kann es dann sein, dass die Muslime, wenn solche Wunder geschehen sind, besonders natürlich ab der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis zur heutigen Zeit, dass sie immer, wenn solche Wunder geschehen, schreiben sie sich diese auf und merken sie sich sie und sie erzählen sie den Generationen nachher weiter. Und bei keinem einzigen Wunder, von dem wir jetzt erwähnen werden, bei keinem einzigen Wunder gibt es irgendjemand, der sagt, irgendjemand, der behauptet und dabei war, sagt, nein, das stimmt, es hat nicht stattgefunden. Versteht ihr? Das heißt, wenn es also, wie manche Leute behaupten, sagen, nee, es ist gelogen. Manche Leute sagen, ich glaube nicht an dieses Wunder. Okay, warum gibt es dann niemanden, der dabei gewesen ist und der sagt, das stimmt nicht? Wo sind die ganzen ehrlichen Menschen, die dabei, ehrlich in Anführungsstrichen, wo sind die ganzen ehrlichen Menschen, die dabei gewesen sind und die sagen, Moment, ich war dabei, das war alles gelogen, das ist ein Scharlatan, ja? Und deswegen, ich schreibe es jetzt auf für die Generation nach mir, damit die Leute alle wissen, dass dieser Mensch, der behauptet, er ist ein Prophet, hat in Wirklichkeit gelogen, das war kein Wunder. Wo sind diese Menschen? Also wie kann das sein, dass bei allen Wundern die Muslime, die Freunde des Propheten haben, die schreiben das auf? Und die anderen merken sich gar nichts von dem. Wieso? Die Geschichte wird aufgeschrieben von Muslimen und auch von Nicht-Muslimen. Die Geschichte wird aufgeschrieben von Muslimen als auch von Nicht-Muslimen. Und da kommt noch hinzu natürlich die Wahrscheinlichkeit. Denn wir Menschen haben einen Verstand. Und auch die Leute, die um den Propheten sallallahu alaihi wasallam herum sind, sie haben auch einen Verstand. Sie sehen, dass dieser Mensch, er ruft sie zu Gutem auf. Sie sehen, dass dieser Mensch Wunder vollbringt, aber selbst keine Macht haben will. Nicht wie die anderen. Das beste Beispiel Musa und Pharao. Musa alaihi salatu wassalam, oder fangen wir mit dem schlechten Beispiel an, Pharao, der hat durch seine Zauberer den Stock werfen lassen, um was zu demonstrieren? Dass er die Macht hat und dass er König von Ägypten ist und dass keiner ihm die Machtposition wegnimmt. Aber Musa alaihi salam, als er den Stock geschmissen hat, Allah sie zu einer Schlange umgewandelt hat, hat das nicht gemacht, um König von Ägypten zu werden, sondern er wollte den Beweis erbringen, dass er ein Gesandter Allahs ist und dass der Pharaon die Israeliten aus der Sklaverei befreien soll. Das heißt, Musa a.s. wollte damit nur Gutes bezwecken, für sich und für die Menschen alle. Aber der andere, ihm ging es um Macht. Insofern ist es nicht ganz korrekt zu sagen, dass diese Wunder keine Bedeutung mehr haben. Nee, sie haben noch eine große Bedeutung. Und gerade weil es viele an der Zahl sind. Eines der Beispiele ist, unser Prophet Ibrahim alaihi salatu wasalam, man nennt ihn den Vater der Propheten. Und Ibrahim alaihi salatu wasalam ist übrigens von allen Menschen derjenige, der Muhammad sallallahu alaihi wasalam am ähnlichsten aussieht. Und Ibrahim alaihi salam, als er sein Volk zu La ilaha illallah aufgerufen hat, also zu dem Glaubensbekenntnis, dass es keinen Gott gibt außer Allah, da haben es abgelehnt und wir kennen die Geschichte. Und sie haben ein riesiges Feuer gemacht und sie haben ihn in das Feuer hineingeschmissen. Sie haben ihn gekettet, gebunden und reingeworfen. Ibn Kathir rahimahullah berechnet in seinem Tafsirwerk, dass das Feuer nichts an ihn gefressen hat, nichts an ihm verbrannt hat, außer die Handschellen, mit denen er gebunden war. Und deswegen ging er hinaus und ihm war nichts geschehen. Und im Koran al-Karim sagt Allah subhanahu wa ta'ala, berichtet uns über diese Begebenheit, und er sagte zum Feuer, Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, das heißt so viel wie, sei für Abraham kühl und angenehm. Sei für Abraham kühl und angenehm. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der das Feuer erschaffen hat und es ihm die Eigenschaft gegeben hat, heiß zu sein, er ist imstande dazu, Feuer zu erschaffen und die Eigenschaft kalt zu geben, subhanahu. Dann, wir kennen die Spaltung des Meeres von Musa. Eine Begebenheit, liebe Geschwister, die Tausende von Menschen gesehen haben, dabei gewesen sind. Da hätte doch jemand sagen können, das ist alles Quatsch. Ich war doch dabei, da ist überhaupt kein Meer hat sich gespalten, kein gar nichts. Warum hat das niemand gesagt? Niemand, nicht mal behauptet. Weil selbst wenn jemand das behauptet hätte, dann würden wir uns unterhalten über seine Vertrauenswürdigkeit. Da kommt der nächste Schritt. Jemand behauptet etwas, jemand beliefert etwas, dann müssen wir wissen, ob er vertrauenswürdig ist, dann nehmen wir seine Überlieferung an. Oder als Unvertrauenswürdiger verwerfen für seine Überlieferung. Aber wenn es gar keine Überlieferung gibt, sondern nur Leute, die tausende von Jahren später gelebt haben und sagen, nee, das hat es nie gegeben, das ist wissenschaftlich, bringt das diese Aussage nichts. Weil uns interessieren nur die Leute, die dort anwesend gewesen sind. Dann, dass er mit seinem Stock auf einen Felsen schlägt und plötzlich kommen daraus 12 Wasserquellen hervor. 12. Jedes Volk der Kinder Israels hatte seine eigene Wasserquelle. Und die Schlange haben wir schon bereits gesagt. Und Isa alaihi salatu wassalam, er hat ein Wunder vollzogen, dessen Gleichen wir über keinen Propheten kennen. Er hat einen toten Menschen lebendig gemacht. Ein Mensch, der war schon gestorben, fertig. Sein Leben ist eigentlich schon vorbei. Seine Seele hat seinen Körper schon verlassen. Er ruft ihn und er kommt wieder zum Leben zurück. Das ist eine Sache, die wie gesagt, wenn sie nicht stattgefunden hätte, dann wenigstens die Leute, die damals gelebt haben, und es ist ungefähr 600 Jahre mehr als die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Kinder Israels haben auch ihre Geschichten aufgeschrieben, sonst hätten wir nicht die israelischen Geschichten, sowohl die über den Islam überliefert worden sind, als auch die sich befinden in den Büchern der Juden, der Christen. Dann, dass er, alayhi salam, wenn einer an Weißfleckkrankheit, Al-Baras, gelitten hat, hat er einfach nur über seine Hand über ihn gestrichen und war wieder gesund. Oder ein Blinden hat ihn darüber mit seiner Hand gestrichen und war wieder gesund. Ja? Oder dass er, alayhi salatu wasalam, gesprochen hat zu den Menschen in der Wiege. Das heißt also, als Baby hat er zu den Menschen gesagt, Inni Abdullah, ich bin der Diener, ich bin ein Diener Allahs. Atani al-Kitab wa ja'alani nabiyya. Er hat mir das Buch gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Wie es in Surat Maryam heißt. Und dann fällt mir auch in diesem Moment ein, die Sache mit die Tatsache, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass im Koran diese Geschichten drinstehen. Welchen Nutzen hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon, wenn, wie manche Leute behaupten, er war kein wahrer Prophet gewesen, welchen Nutzen hat er davon, wenn er das Prophetentum von Isa bestätigt und von Musa bestätigt und den Propheten vorher bestätigt und sogar noch ein paar Wunder hinzufügt? Jetzt könnte jemand sagen, ja, damit er die Christen, Juden gewinnt. Richtig? Okay. Aber gleichzeitig, er macht Takfir mit ihnen. Gleichzeitig, er sagt, ihr seid keine Muslime. Bis ihr nicht das und das und das und das und das tut. Das heißt, bis sie unter anderem daran glauben, dass Isa in der Wiege gesprochen hat. Weil das ist eine Geschichte, die glauben die Christen nicht daran. Die Juden sowieso nicht, weil die glauben, Propheten ist ja gar nicht. Aber die Muslime, sie glauben, dass Isa als Baby gesprochen hat. Die Christen glauben das nicht. Deswegen haben sie diese erfundene Geschichte mit Josef, weil sie müssen irgendwie das erklären. Sie glauben, dass Maria als Kind bekommen hat, ohne einen Vater. Daran glauben sie. Okay? Aber jetzt, sie kriegt ihr Kind zur Welt und sie sollte eigentlich laut dem damaligen Gesetz dafür bestraft werden. Und wie soll sie sich jetzt schützen vor dieser Strafe? Im Islam, das Baby hat gesprochen, das war ein Wunder, sagt alle, die hat sich verbreitet und kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, ein Baby lügt, wenn es in diesem Alter spricht. Die Christen haben ein Problem, weil die Geschichte gibt es nicht. Also was ist die Lösung des Ganzen? Wie hat sie sich also beschützen können vor den damaligen Gesetzen? Weil sie war nicht verheiratet. Also haben sie die Geschichte mit Josef fabriziert und gesagt, er hat sie sozusagen beschützt und so getan, als wäre er der Mann gewesen. Wer es glaubt, soll dann glauben, aber es nicht wahr. Dann die Wunder, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat. Und zwar, dass er zum Himmel, in das höchste Himmelreich hinaufgestiegen ist, mit Al-Buraq. Dann, dass er in einer Schlacht, als Qatada, radiallahu ta'ala an, Abu Qatada muss es sein, dass er sein Auge verloren hat, und er hat sein Auge wieder an die Stelle zurückgemacht und er konnte wieder sehen. Und auch, dass ein Ast, auf den er sich gestützt hatte, in der Jum'a-Moschee in Medina, geweint hat. Und er hat den Ast beruhigt, weil er hatte, alaihi salatu wasalam, sich immer auf diesen Ast gestützt gehabt während der Freitagspredigt. Und irgendwann mal hat man ihm offensichtlich eine Kanzel gemacht. Auf jeden Fall hat man den Ast nicht mehr benötigt. Und dann hat man gehört, die Anwesenden haben gehört, wie dieser Ast anfing zu weinen, wie ein kleines Kind. Und der Prophet ﷺ ist dann von seiner Kanzel runtergestiegen, hat es gestreichelt und dann hat es sich beruhigt. Und dann sagte er, hätte ich es nicht gemacht, dann würde es bis zum Tag der Auferstehung weiter weinen. Oder auch, dass die Steine ihn begrüßt haben, sallallahu alaihi wasallam. Und auch Bäume. Und dass er seine Hand in einen Wasserbehälter gemacht hat und das Wasser zwischen seinen Fingern hervorgeströmt ist. In einer Wüste, in der es kein Wasser gab. Sodass also ungefähr 1400 Menschen von diesem einzigen Wasserbehälter haben trinken können. Und das sind alles Wunder, liebe Geschwister. Und es gibt viele zahlreiche andere Wunder. Und wenn es verrückte Menschen gibt, 1, 2, 3, so kannst du nicht davon ausgehen, gemäß keinem Verstand, kannst du ausgehen, dass 100.000 Menschen oder 10.000 Menschen oder 20.000 Menschen, sie alle sollen betrogen worden sein durch solche Spielerei. Versteht ihr? Man kann einen betrügen, zwei, drei, aber nicht alle, nicht ganze Städte von Menschen, die diese solche Wunder sehen. Deswegen muss der Mensch auch diesen Verstand benutzen. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, die wir an alle ehrlichen Menschen und gemäßigten Menschen stellen. Wir wollen jetzt jeden vernünftigen Menschen fragen, an was soll ein vernünftiger Mensch glauben? Soll er glauben an Folgendes? An einen Gott, der erschafft und versorgt und reguliert, lebendig macht, sterben lässt, schadet und nützt, Bücher hinabsendet, Gesandten entsendet, Gesetze festlegt, Recht leitet und in die Irre leitet, glücklich und unselig macht, Menschen zum Feind und zum Freund nimmt, liebt und verabscheut, Wunder verleiht, 99 Namen und Eigenschaften hat und alle diese Namen sind schöne Namen und vollkommene Eigenschaften. Er ist vollkommen, er ist wissensreich, er hört und er erhört, er erhöht und er erniedrigt, er ordnet Gerechtigkeit und Güte an und er verbietet Ungerechtigkeit und Übertretung. Das ist das eine Bild, an das man glauben soll und zu dem aufgerufen wird. Das andere Bild, zu dem uns manche Menschen auffordern zu glauben, sie sagen, man soll an eine tote, blinde, taube und stumme Materie glauben, die keinen Willen hat, keine Entscheidungsfreiheit hat, das Bittgebet keines Geschöpfes und keines Menschen, keines Tieres erhört, diese Materie verabscheut nicht und liebt nicht, sie kann nicht helfen und nicht schaden, sie weiß nichts, sie kann nicht sprechen, sie sendet keine Bücher hinab und entsendet keinen Gesandten, sie setzt keine Gesetze fest, sie leitet niemanden recht und auch nicht in die Irre, sie hat keinen Namen und keine Eigenschaften außer Eigenschaften wie zum Beispiel Stummheit, Blindheit, Hörlosigkeit. Soll man an das eine glauben oder soll man lieber daran glauben, an Allah Azza wa Jal, der Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen hat, dessen Thron über dem Wasser ist, der Adam aus Erde erschaffen hat, in ihm dann der Adam aus Erde erschaffen hat, in ihm dann von seinem Geist eingehaucht hat, aus seiner Nachkommenschaft oder aus ihm seine Nachkommenschaft erschaffen hat, der alles erschaffen hat und alles besitzt, der gemäß seiner Allmacht erschafft und gemäß seiner Weisheit reguliert. Er hat die Bücher hinabgesandt und die Entsandten entsandt. Wenn man zu ihm betet, dann erhört er das Gebet. Und wenn man ihn bittet, dann gibt er einem. Und wenn man ihn um Hilfe bittet, dann hilft er einem. Er leitet jeden durch seine Barmherzigkeit recht und er leitet, wen er will, durch seine Gerechtigkeit in die Irre. Durch seine Kenntnis, das heißt dadurch, dass man ihn kennenlernt und dadurch, dass man ihn liebt, ist man innerlich zufrieden und es gibt niemanden, dessen Zweisamkeit man mehr genießt als mit Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt keine Glückseligkeit, außer dadurch, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam gegenüber ist. Und es gibt kein wahres Leben außer Iman. Denn ohne Iman ist man wie tot. Was von beiden Bildern ist dasjenige, dass sich der Gläubige oder dass sich der, besser gesagt, der vernünftige Mensch auswählen wird, damit er in diesem Leben glücklich ist und damit er auch im nächsten Leben noch etwas davon hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Geduld. Wir machen an dieser Stelle erstmal Stopp für ein paar Minuten. Barakallahu